Einheit 11. A. Übung 1a. Guten Tag, hier Möbelhaus Walter, Müller am Apparat. Spreche ich mit Frau 30? Ja. Schön, dass ich Sie erreiche. Wir haben Ihre Möbel vom Hersteller bekommen. Ich möchte jetzt gern einen Liefertermin mit Ihnen vereinbaren. Wir könnten sie Ihnen noch diese Woche Freitag zwischen 14 und 17 Uhr anliefern. Am kommenden Freitag? Einen Moment, ich schaue in meinen Terminkalender. Ah, nein, das geht leider nicht. Am Freitagnachmittag muss ich arbeiten. Geht es bei Ihnen auch am nächsten Montag? Da habe ich einen Gleittag und bin den ganzen Tag zu Hause. Nein, der Montag geht leider nicht. Da hat unsere Spedition keine Termine mehr frei. Ich könnte Ihnen den nächsten Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr anbieten. Der Mittwoch passt mir, aber nicht zwischen 9 und 11 Uhr. Geht es auch später? Ja, die Spedition könnte auch zwischen 14 und 16 Uhr kommen. Sehr gut. Wie lange brauchen Sie denn, um die Möbel aufzubauen? Ich muss nämlich noch mein Kind vom Sport abholen. Ich denke, das dauert ungefähr eine Stunde. Gut, das müsste passen. Sehr schön. Sie wohnen in der Brunnenstraße 12, richtig? Ja, im dritten Stock links. Prima. Dann bringen wir den Schrank und das Bett nächste Woche Mittwoch zwischen 14 und 16 Uhr in die Brunnenstraße 12.